feurig nur ziehen uns auf des Kriegsgottes Kampfesmut. Ein heiler Väterboden, für den wir gekämpft. Lasst laut erklingen, oh, dass niemand ihn uns nimmt. Yeah!